Tessa, muss ich dazu noch was sagen? Okay, ich mach's kurz. Für alle Eltern, die heute Morgen schon ein nervöses Nervenleiden kriegen möchten. Tessa ist ja unfreiwillig zur Partyveranstalterin geworden, als sie über Facebook zu ihrem 16. Geburtstag eingeladen hat. Versehentlich öffentlich. Ergebnis: 1.500 Feierwütige in Mamas Rabatten im Vorgarten. 100 Polizisten, die versucht haben, die teilweise randalierenden Jugendlichen in den Griff zu kriegen. Die legendäre Tessa-Party ist jetzt einen Monat her. Tessa ist nicht mehr bei Facebook. Dafür viele andere auf ihren Spuren als Partyveranstalter. Es hat so viele Nachahmer gegeben, dass Polizei und Innenminister der Länder eingreifen wollen. Thomas Reintjes, Webschaumann, ist jetzt hier im Studio. Thomas, erzähl mal, was bei den Offiziellen da los ist. Also, es heißt, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet wird, müssen Facebook-Partys im Vorweg verboten werden. Das ist ein Zitat von Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann von der CDU. So ist es bei Welt Online zu lesen. Auch NRW-Innenminister Ralf Jäger von der SPD sagt, er würde seinen Kindern raten, nicht zu anonymen Facebook-Partys zu gehen, diese anonymen Einladungen nicht anzunehmen. Und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU sagt, aus harmlosen Geburtstagseinladungen könnten schnell massive Sicherheitsprobleme mit unabsehbaren Folgen werden. So ist es bei Welt Online zu lesen. Gut, haben wir gehört, welche Forderungen sind damit verbunden? Ralf Jäger von der SPD in Nordrhein-Westfalen sagt, wenn im Vorfeld Gefahr für die Teilnehmer oder Dritte erkennbar sei, dann müsse das Ordnungsamt eine solche Veranstaltung verbieten. Joachim Herrmann aus Bayern meint, bei Ermittlungen wegen Straftaten müsse der Verursacher unter Umständen den Polizeieinsatz bezahlen. Und Uwe Schünemann aus Niedersachsen fordert, dass die Gesetze erstmal konsequent angewendet werden, aber er fordert auch mehr Aufklärungsarbeit bei Schülern und Eltern. Der Welt sagte er, nötig sei ein Internetführerschein in den Schulen, um über die Gefahren von Facebook aufzuklären. Also es ist wie immer, wie bei Ballerspielen, so auch jetzt natürlich das Internet schuld, oder? Ganz klar. Obwohl es gibt dann doch ein paar leise Zweifel, zum Beispiel bei Christian Fischer vom JAWL-Blog, Just Another Weblog heißt seine Seite. Und da hat er schon vor ein paar Tagen geschrieben, das Phänomen, dass Deppen Partys sprengen, ist nicht neu und hat nichts mit dem Web zu tun. So ist es bei ihm zu lesen. Und er fragt dann auch weiter, Zitat, ob das Problem wirklich die Menschen sind, die einladen, oder ob es nicht die Menschen sind, die ohne jede Rücksicht auf ihre Mitmenschen und auf Teufel komm raus feiern wollen. Zitat Ende. Auch das Bildblog hat sich schon vor ein paar Tagen mit dem Thema beschäftigt und dem Artikel dort zufolge ist nicht das Internet schuld, sondern es gibt einen anderen Schuldigen an diesen ausufernden Partys, nämlich die Medien. Lukas Heinser schreibt beim Bildblog, obwohl ich Facebook recht intensiv nutze, hätte ich von der Einladung womöglich nie etwas mitbekommen, bis die Medien anfingen, darüber zu berichten. Also er meint, die Medien machten sich zum Handlanger dieser Partys, indem sie im Vorfeld darüber berichten. Er bringt dann auch ein Beispiel aus der Bild-Zeitung, ein ganzseitiger Bericht über eine solche Party in Wuppertal, bei der 800 Gäste dabei waren. 41 davon wurden festgenommen. Es gab 16 Verletzte. So ist es in dem Artikel aus der Bild zu lesen. Aber in dem Artikel steht eben auch, dass die nächste Party schon ausgerufen sei. Und dann nennt die Zeitung eben Datum, Uhrzeit, Ort und auch den Titel dieser Veranstaltung bei Facebook, damit die dann auch wirklich jeder finden kann. So ähnlich schreibt es Lukas Heinser beim Bildblog. Fehlt nur noch, Sie sind herzlich willkommen, kommt vorbei, bla. Genau. Es hört sich für mich nach einem ganz klassischen Sommerloch-Thema an. Ja, das kann man wohl vermuten, denn wir beiden sind da nicht die einzigen. Nico Lummer schreibt auch etwas in die Richtung auf seinem Blog Lummerland. Unter dem Titel Das neue Sicherheitsproblem / Facebook-Party schreibt er, Bin Laden ist tot und der Sommer steht vor der Tür. Das ist die ideale Möglichkeit für Innenpolitiker, sich neue Grausamkeiten zu erdenken, vor denen die Bürger geschützt werden müssen. Ja, und was sie dann, wie sie die Bürger schützen wollen, das habe ich auch am Anfang schon erwähnt, nämlich mit einem Internetführerschein, der gefordert wird. Und dazu hat Falk Ebert geblockt. In seinem Blog Gefahrgut schreibt er, Seit etwa 4 Jahren habe ich den Führerschein. An der Straßenverkehrsordnung hat sich so gut wie nichts geändert. In sozialen Netzwerken bin ich ebenfalls seit etwa 4 Jahren. Dort hat sich in dieser Zeit so ziemlich alles geändert. Und deshalb meint er, sei die Idee eines Internetführerscheins absurd und keine gute. Wenn man die Kinder ernsthaft vor Gefahren im Internet schützen wolle, dann schlägt er vor, solle man 3 Punkte beachten. Erstens mit den Kindern über ihre Mediennutzung sprechen, zweitens den Kids auch mal über die Schulter schauen und ernsthaftes Interesse zeigen und drittens die Medien- und Mediennutzungsmuster der Kinder selbst möglichst oft und intensiv ausprobieren. Also ein Zitat von gefahrgut.wordpress.com war das. Reaktionen aus der Politik auf das, was wir bis jetzt gehört haben? Gibt's auch. Eine habe ich gefunden bei Zeit Online von Malte Spitz aus dem Grünen Bundesvorstand. Er sagt, das Ganze sei eine Scheindebatte. Die Ordnungsbehörden hätten ja längst die Befugnisse, bei Gefahren einzuschreiten. Außerdem sagt er bei Zeit Online, der Begriff Facebook-Partys, der wäre irreführend, weil die Partys ja nicht von Facebook selbst veranstaltet werden, sondern eben nur über das soziale Netz organisiert werden. Das könnte im Prinzip ja auch jedes andere soziale Netz sein. Also vielleicht haben wir demnächst Google-Plus-Partys, die auch verboten werden sollen. Bei Zeit Online übrigens fand ich auch ganz anschaulich und interessant, gibt es auch eine Deutschlandkarte der Facebook-Partys. Da kann man ganz schön sehen, wie groß das Problem eigentlich ist oder eben nicht. 13 Partys sind im Moment auf dieser Karte verzeichnet. Ich habe sie hier mal aufgerufen. Also es geht von Hamburg bis im Süden, Oberstdorf und Hohenbrunn. Und es ist auch ganz gut zu sehen, wie groß diese Partys waren. Die größte Party war immer noch die erste, nämlich die von Tessa in Hamburg. Und die kleinste Party, das war eine in Göppingen. Da hatten 2500 Gäste via Facebook zugesagt. 6 sind dann am Ende gekommen. Nach Göppingen wollte wohl keiner. Thomas Reintjes mit der Webshow zum Thema Partys auf Facebook im Stil von der Tessa-Party. Die sollen verboten werden, darüber wird zumindest diskutiert. Alle Links dazu finden Sie bei deradiowissen.de.